Liebe deine Feinde. Und wenn dich einer auf die eine Wange schlägt, dann halt ihm auch die andere hin. Das sind die berühmten Worte von Jesus aus der Bergpredigt und es sind ziemlich radikale Worte. Und die sind uns als Kirche aufgegeben, heute an einem Sonntag, wo es in der Kirche, bei uns in der evangelischen, eigentlich um geistliche Kampfführung geht, wie wir als Christen unseren geistlichen Kampf in dieser Welt leben. Und Jesus sagt es ganz klar, wie wir es tun, mit radikaler Nächstenliebe. Wir Christen kämpfen, indem wir auch unsere Feinde radikal lieben. Wir kämpfen also nicht nur mit einer Hand verbunden auf dem Rücken, wir kämpfen ehrlicherweise mit zwei Händen verbunden auf dem Rücken. Die radikalen Worte von Jesus in der Bergpredigt, wer die auf die eine Wange schlägt, dem halte auch die andere Wange hin. Und ich bin davon überzeugt, diese Haltung, die soll und muss unsere christlichen Gemeinden prägen, wenn wir christliche Gemeinden sein wollen. Aber bevor ich mir das näher mit euch anschaue, möchte ich erstmal drei Wege benennen, wie man mit diesen Worten von Jesus, glaube ich, nicht gut umgeht. Denn man kann mit diesen Worten von Jesus auch alles andere als gut umgehen und ehrlicherweise macht mich das manchmal dann sogar ziemlich aggressiv und vielleicht spürt ihr ein bisschen was von meiner Aggression in dieser Predigt, weil es mich nervt. Die erste Möglichkeit, mit den Worten von Jesus umzugehen, die ich nicht so zielführend finde, ist, sie wegzuerklären. Zu sagen, es ist doch eh nicht praktikabel. Und das begegnet mir sehr oft. Wenn wir anschauen, was Jesus hier sagt in der Bergpredigt, kommen sofort 1000 Einwände, die sagen, das kann ich doch in meinem Alltag gar nicht umsetzen. Und vielleicht geht es dir genauso, wenn du die Augen schließt und an jemanden denkst, der dich zur Weißglut bringt, den du echt nicht abkannst, an einen Feind denkst, werden dir viele gute Gründe einfallen, warum du der Person nicht auch noch die andere Wange hinhältst. Weil du zum Beispiel sagst, wenn ich der Person jetzt auch noch meine andere Wange halte, dann ermutige ich die Person ja immer und immer und immer und immer weiterzumachen. Und das kann es doch nicht sein. Ich muss doch einer Person auch irgendwann mal ein Stoppschild setzen. Uns fallen 1000 Gründe ein, warum wir in so einer Predigt mal gemütlich über Feindesliebe nachdenken, aber am Ende dann alles so bleiben darf, wie es immer ist. Und das nervt mich. Das nervt mich, weil ich davon überzeugt bin, dass wir als Christen es anders machen müssen. Wir müssen nach dem leben, was Jesus in der Bergpredigt sagt. Es gibt eine interessante Auslegung bei Dietrich Bonhoeffer in seinem auch ziemlich herausfordernden Buch Nachfolge, wo Dietrich Bonhoeffer das einmal durchspielt an dem Satz von Jesus zu dem reichen Jüngling, wo Jesus sagt, verkauf alles, was du hast und gib es den Armen und dann folge mir nach. Und Bonhoeffer sagt, wir Christen sind sehr gut darin, uns 1000 tolle theologische Gründe einfallen zu lassen, warum wir nicht auch nur irgendetwas verkaufen müssten, was wir haben. Warum es auch reicht, das einfach zu ignorieren, was Jesus sagt. Mit tollen theologischen Gründen. Und das nervt mich. Ein befreundeter Pastor von mir sagte das mal so, mir ist das sehr hängen geblieben. Er sagte, er hat das Gefühl, über der Christenheit in diesem Land liegt wie so eine graue Wolke, so eine bleiernde Kuppel irgendwie. Als ob, genau, wir finden immer Gründe, warum das problematisch ist, warum das nicht geht, das zu tun, was Jesus hier sagt. Und das nervt mich. Dennoch hat diese Möglichkeit, mit dem Text umzugehen, ihn zu problematisieren, natürlich auch seine Wahrheitsmomente. Ich gebe nur ein Beispiel. Ein Staat muss anders umgehen, als ich das als Einzelperson tun kann. Die Bibel sagt, Römer 12, dem Staat ist das Schwert nicht umsonst gegeben. Wenn ich in einer Verantwortungsposition bin, dann kann ich nicht die andere Wange hinhalten, weil ich immer auch für andere Menschen mitentscheide. Und dann ist es auch meine Aufgabe, den Schwachen zu schützen und auch einzugreifen und die Gewalt, die mir halt gegeben ist, auch zu nutzen. Erste Möglichkeit, mit den Worten der Bergpredigt finde ich nicht so gut umzugehen. Alles zu problematisieren, zu relativieren. Zweite Möglichkeit ist eine meiner Lieblingsmöglichkeiten. Wenn ihr häufiger eine Predigt von mir guckt, wird euch das vielleicht vertraut vorkommen. Das ist eine Möglichkeit, die ich gerne mal nutze, zu sagen, wir können es ja eh nicht schaffen, aber am Ende hat die Gnade das letzte Wort. Und so sehr das irgendwie auch stimmt, finde ich, können wir das nicht benutzen, um die radikale Nächstenliebe, die Jesus in der Bergpredigt fordert, loszuwerden. So geht's nicht. Gerade weil Jesus für uns die Gebote erfüllt hat, gerade weil das so ist, gerade weil die Gnade das letzte Wort hat, sollen wir auch so leben, wie Jesus das von uns hier in der Bergpredigt fordert. Die dritte Möglichkeit, mit den Worten von Jesus aus der Bergpredigt, mit den beiden Wangen umzugehen, ist, also schlecht umzugehen, ist, sie nur oberflächlich zu leben. Und das wird richtig böse dann. Aber darin sind wir Christen ehrlicherweise ziemlich gut. Ich kenne das in mehreren christlichen Gemeinden, vielleicht kennt ihr das aus eurer Gemeinde auch, dass auf der Oberfläche alle total freundlich und harmonisch miteinander umgehen. Und dass, wenn man sonntags in den Gottesdienst kommt, irgendjemand sagt, oh, ich freue mich so, dass du da bist. Aber eigentlich weiß ich, die andere Person meint das nicht von Herzen. Und mir wäre es dann viel lieber, wenn jemand einfach sagen würde, herzlich willkommen oder hallo. Weil das ist zumindest ehrlich. Wir sind gut darin, nach außen oberflächlich die andere Wange hinzuhalten, die zweite Meile zu gehen, liebevoll zu sein. Aber im Herzen brodelt es manchmal. Wir sind so nett zueinander, aber eigentlich können wir uns nicht ausstehen. Wir halten die andere Wange hin, aber eigentlich wollen wir dem anderen die Fresse polieren. Und diese Harmoniesucht ist Gift. Ich kenne das als Pastor manchmal aus der Gemeinde, vielleicht kennt ihr es von euch auch, dass manchmal Menschen in der Gemeinde alles hinschmeißen. Eben waren sie noch sehr engagiert, dann schmeißen sie alles hin. Und ich, der ich nicht in der Person drin stecke, der fragt mich, huch, was ist denn hier passiert? Und oft ist es so, nicht immer, aber oft, dass die Person unglaublich viel Frust in sich reingefressen hat, weil irgendwas nicht gut lief. Und immer, ja, zu allem gesagt hat, und kein Problem, und kein Problem, aber eigentlich ist es ein Problem gewesen. Und irgendwann reichte es, irgendwann stand es bis hier, und die Person explodiert und schmeißt alles hin. Und ehrlich, das ist nicht die radikale Feindesliebe, die Jesus in der Bergpredigt fordert. Das ist nicht Feindesliebe, das ist Feigheit. Weil ich zu feige bin, dem anderen zu sagen, was meine Bedürfnisse sind, weil ich zu feige bin, davor, was der andere vielleicht, wie der andere reagiert, wenn ich mal Nein sage, spiele ich grenzenlose Liebe. Und irgendwann knallt es und explodiert es. Und das geht nicht. Auch das ist Sünde, für die wir umkehren müssen, wenn wir so drauf sind. Diese aufgesetzte Freundlichkeit unter Christen geht mir mitunter unglaublich auf den Keks. Gerade dann, wenn man merkt, dass es nicht von Herzen kommt. Und ich glaube, die Pointe von Jesus hier in der Bergpredigt ist, echte Liebe muss aus dem Herzen kommen. Die muss immer von hier fließen. Das Problem ist nur, ich habe mein Herz nicht in der Hand. Ich kann mein Herz nicht zur Liebe zwingen. Habt ihr es mal probiert? Klappt nicht so gut, ne? Die Idee im Christentum ist, nur wenn ich auf die Liebe schaue, die mir in Jesus Christus begegnet, dann beginnt mein kaltes Herz langsam aufzutauen. Und dann kann ich anfangen, diese radikale Feindesliebe, die Jesus predigt, in kleinen Momenten zu leben. Aber anders geht's nicht. Ich muss auf die Liebe schauen, die mir in Jesus Christus begegnet, der für mich den Schlag auf die andere Wange hinnimmt. Ich erzähle euch das mal in einer Begebenheit, wo mir das deutlich geworden ist. Ich bin eigentlich nicht so der Freund von klassischer Musik, ich kenne mich da nicht so aus, aber einmal habe ich am Karfreitag mir zum ersten Mal die Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach angehört. Und da gab es eine Stelle, boah, die ist mir sehr nachgegangen. Das ist die Stelle, wo Jesus verhört wird, kurz vor seiner Kreuzigung, und nach dem Verhör wird Jesus geschlagen. Auf die eine Wange, auf die andere Wange. Und einer von den Menschen, oder all die Menschen da eigentlich, die Jesus schlagen, sagen, weissage uns Christus, wer ist es, der dich schlug? Und an dieser Stelle baut Johann Sebastian Bach ein Choral von Paul Gerhardt ein. Und zwar aus dem Lied, O wälze hier dein Leben, die Zeilen, wer hat dich so geschlagen, mein Heil und dich mit Plagen, so übel zu Gericht. Und dann, die Pointe ist eigentlich, ich bin's. Ich und meine Sünden sind es, die sich wie Körnlein finden. Und mir ist in dem Moment, was ich eigentlich nie mir nie bewusst so richtig war, gemerkt, Moment, die Schläge, die Jesus in sein Gesicht bekommen hat, die kommen eigentlich aus meiner Hand. Weil so oft, wie ich täglich mit anderen Menschen umgehe, wie Jesus nicht will, dass ich mit ihnen umgehe, jeder dieser verletzenden Momente für andere Menschen ist am Ende für Jesus ein Schlag ins Gesicht. Meine Sünde ist für Jesus ein Schlag ins Gesicht. Aber er schlägt nicht zurück. Er trägt sie. Er trägt sein Kreuz nicht nur eine Meile, sondern er trägt sie hoch bis ans Kreuz von Golgatha. Jesus erduldet meine Schläge, um mich aus meiner Bitterkeit herauszulieben. Und wo ich diesen Jesus vor Augen habe, der für mich ans Kreuz geht, ändert das was in mir, weil ich sehe, wie radikal der mich liebt. Und wenn ich auf das blicke, was ich schon bei Gott habe, seine Liebe, dann kann ich etwas leichter, nicht ganz leicht, aber etwas leichter loslassen und meine Feinde lieben. Wir haben heute bei uns im Gottesdienst das alte Lutherlied gesungen. Ein feste Burg ist unser Gott. Das hat 4 Strophen. Und ich gebe zu, in den meisten Fällen drucke ich immer nur die ersten 3 Strophen ab. Und das hat einen Grund. Ich mag die 4. Strophe, aber sie ist ziemlich heftig und ich habe immer ein bisschen Angst, der Gemeinde diese Strophe zuzumuten, weil da singt Luther am Ende: Nehmen Sie den Leib, gut er, Kind und Weib, lass fahren dahin, Sie haben keinen Gewinn, das Reich muss uns doch bleiben. Also ich sage es mit meinen Worten, egal was man mir nimmt, ob man mir meine körperliche Unversehrtheit nimmt, ob man mir meinen Ehepartner nimmt, ob man mir meine Kinder nimmt, ob man mir alles nimmt, was ich besetze, ich lasse es los, weil ich habe Jesus. Und das ist immer vielleicht leicht gesagt, aber schwer fürs Herz, deswegen singen wir es oft nicht. Aber ich glaube, hier steckt eigentlich eine tiefe geistliche Wahrheit drin. Wenn ich weiß, dass ich bei Jesus etwas habe, was mir keiner nehmen kann, sein Reich, seine Liebe, was mir keiner nehmen kann, dann kann ich in Konfliktsituationen etwas leichter loslassen. Also das mit der Wange, ne? Das, wenn mir jemand auf die rechte Wange schlägt, die linke hinzuhalten, die rechte Wange, wenn der andere ein Rechtshänder ist, wie die meisten Menschen, dann schlägt er mich auf die rechte Wange mit seiner rechten Rückseite. Es geht also in dem Beispiel, was Jesus hier benennt, nicht um einen Schlag, der maximal Schmerzen zufügen soll, sondern um einen Schlag, der mich entehrt. Und wenn ich nun weiß, dass ich bei Gott meine Ehre habe, bei Gott meine Identität habe, dass ich eine Ehre habe, die mir niemand nehmen kann, weil ich zu Jesus Christus gehöre, dann kann ich auch manchen Schlag ertragen, weil er am Ende nicht so tief dringt, weil er mir nicht alles nehmen kann, weil meine Identität, meine Würde, mein Wert sicher bei Gott ist. Heißt nicht, dass es dann nicht auch wehtut. Wir wissen von Martin Luther, dass als wirklich, damals gab es eine hohe Kindersterblichkeit, als Kinder von ihm gestorben sind und er die Kinder begraben hat, es gibt Theologen, die sagen, das hat was in Martin Luthers Theologie verändert. Also es ist nicht so, dass er sagt, ja, lass fahren dahin, sie haben keinen Gewinn. Also dass das so ganz leicht wäre, nein. Aber die Idee ist, ich habe einen Schatz, den kann mir keiner nehmen. Und den hat Jesus Christus am Kreuz für mich erworben. Ich würde gern euch das nochmal mit einer Geschichte deutlich machen, wie radikal diese Liebe ist, mit der Jesus uns liebt. Und ich glaube, wie gesagt, dass das etwas in unseren kalten Herzen verändern kann und etwas unsere Herzen warm machen kann. Und das ist eine Geschichte aus einem meiner Lieblingsbücher, Les Miserables, Victor Hugo, zu Deutsch Die Elenden. Lest das unbedingt oder es gibt auch tolle Adaptionen als Musical, als Film oder als Fernsehserie auch vor ein paar Jahren. Und in dem Buch geht es um eine Hauptfigur, einen Mann namens Jean Valjean. Und Jean Valjean ist ein Wohltäter. Ist wirklich ein Mann, der sich gibt, auch sich aufopfert für andere Menschen. Der im Grunde das lebt, was Jesus in der Bergpredigt fordert, diese radikale Feindes- und Nächstenliebe. Der lebt das, Jean Valjean. Aber er hat das nicht immer so gelebt. Es gab eine Zeit im Leben von Jean Valjean, da war er bitter, unglaublich verbittert. Aber es ist was passiert, was sein Herz aufgebrochen hat. Er war deshalb so bitter, weil Jean Valjean ist in ärmlichsten Verhältnissen aufgewachsen und er musste mit ansehen, wie seine Familie hungert. Es ist nicht nur schlimm, dass er selber hungert, sondern mit anzusehen, wie die eigene Familie verhungert. Und in dieser Not stiehlt er ein Brot. Und er wird dabei erwischt und verurteilt für ungefähr 20 Jahre Haft am Ende. 20 Jahre im Gefängnis. Unglaublich bitter wird Jean Valjean darüber. Und dann kommt er endlich raus aus seinem Gefängnis und er kommt in eine kleine französische Stadt und würde gerne in einem Wirtshaus übernachten. Und der Wirt sieht nur oder merkt, das ist ein ehemaliger Sträfling und sagt, nee, so einen nehme ich hier nicht auf. Und das Herz von Jean Valjean wird noch bitterer. Aber er findet trotzdem noch ein Lager für die Nacht. Er wird nämlich von dem Bischof dieses kleinen Ortes aufgenommen. Der Bischof heißt Bischof Bienvenu und ist ein besonderer Bischof. Ein Bischof, der, ich sage es mit meinen Worten, die radikale Nächstenliebe der Bergpredigt lebt. Das geht damit schon los, dass als Bischof Bienvenu Bischof wird in diesem Ort, soll er in den großen Bischofspalast einziehen. Und neben diesem großen Bischofspalast gibt es einen kleinen Anbau, wo, das ist ein Hospital, wo Kranke untergebracht werden. Und Bischof Bienvenu sagt, nee, das machen wir andersrum. Die Kranken kommen in den großen Bischofspalast und ich ziehe in den kleinen Anbau ein. Also das ist so die Herzenshaltung von diesem Bischof. Und dieser Bischof nimmt diesen Sträfling Jean Valjean auf, gibt ihm ein Abendessen und gibt ihm ein Bett für die Nacht. Die Haushälterin ist schon unruhig, weil sie sagt, das kann nicht gut gehen, das ist ein Sträfling, schließ hier lieber alles weg, das ist ein Dieb. Tut der Bischof aber nicht. Und mitten in der Nacht wacht Jean Valjean auf und er spürt diese ganze Bitterkeit in seinem Leben. Und dann steht er auf, schleicht durch die Räume und klaut das ganze Silberbesteck und haut damit durch das offene Fenster in die Nacht ab. Am nächsten Morgen helle Aufregung. Die Haushälterin merkt, das Silberbesteck ist weg und sagt, ich habe es doch gleich gesagt, wie sollen wir denn jetzt essen mit Eisenlöffeln, das schmeckt doch nicht. Und der Bischof sagt, na gut, dann essen wir halt mit Holzlöffeln. In dem Moment klopft es an der Tür und an der Tür stehen drei Polizisten, drei Gendarmen mit Jean Valjean im Schlepptau und sagen, Herr Bischof, Monseigneur, wir haben hier diesen Sträfling gefunden, der mit ihrem Silberbesteck unterwegs war. Wir haben ihn ertappt, wir sind hier eigentlich, um ihnen das Silberbesteck zurückzugeben. Der Bischof schlurft so diesen Polizisten entgegen und sagt, aber hat Ihnen der Mann nicht erzählt, dass ich ihm das Besteck geschenkt habe? Ja, genau, sagen die Polizisten, das war seine Ausrede. Ja, sagt der Bischof, ich verstehe die Irritation, ich habe ihm aber das Silberbesteck wirklich von Herzen gerne geschenkt. Ich bin nur wegen einer Sache traurig, ich habe dem armen Mann ja eigentlich auch noch meine Silberkerzenständer geschenkt. Die wollte ich ihm eigentlich auch noch mitgeben, aber die hat der gute Mann in der Eile vergessen. Die Polizisten sind entnervt, schmeißen Jean Valjean zu Boden und sagen, okay, du bist frei, hau ab hier. Der Bischof sagt aber nur, nein, er kann noch nicht abhauen, ich muss ihm ja noch die Silberkerzenständer geben und schlurft zurück, holt die Silberkerzenständer und gibt sie Jean Valjean. Und was Victor Hugo dann schreibt, lese ich nun einmal vor. Der Bischof trat dicht an ihn heran und sagte leise, vergessen Sie niemals, dass Sie mir versprochen haben, Sie wollten dieses Geld dazu verwenden, ein anständiger Mensch zu werden. Jean Valjean konnte sich nicht erinnern, etwas derartiges versprochen zu haben. Aber er blieb still. Der Bischof hatte mit Nachdruck gesprochen. Feierlich fuhr er fort. Jean Valjean, mein Bruder, Sie gehören nicht mehr dem Bösen, sondern dem Guten. Ich kaufe Ihre Seele. Ich entziehe Sie den schwarzen Gedanken und dem Geist der Verderbnis und überantworte Sie Gott. Ende des Kapitels. Diese radikale Liebe des Bischofs verändert das Herz von Jean Valjean und sie ist ein Bild für die radikale Liebe, mit der Jesus Christus dich liebt. Amen.